Joachim hüstelte ein paar Mal im Gehen. Die Steigung schien ihn doch anzustrengen. Als er zum dritten Mal ansetzte, blieb er mit gerunzelten Brauen stehen. »Geh nur voran«, sagte er. Hans Castorp beeilte sich, weiterzugehen und sah sich nicht um. Dann verlangsamte er seinen Schritt und blieb schließlich fast stehen, da ihm war, als müsse er einen bedeutenden Vorsprung vor Joachim gewonnen haben. Aber er sah sich nicht um. Ein Trupp von Gästen beiderlei Geschlechtes kam ihm entgegen. Er hatte sie droben auf halber Höhe des Hanges den ebenen Weg entlang kommen sehen. Nun waren sie bei ihm. Hans Castorp sah ihre Gesichter genau. Sie waren nicht alle gebräunt. Zwei Damen stachen durch Blässe ab, die eine dünn wie ein Stock und elfenbeinern von Angesicht, die andere kleiner und fett, von Leberflecken verunziert. Sie sahen ihn alle an mit einem gemeinsamen, dreisten Lächeln. Ein langes, junges Mädchen in grünem Sweater mit schlecht frisiertem Haar und dummen, nur halb geöffneten Augen strich dicht an Hans Castorp vorbei, indem es ihn fast mit dem Arme berührte, und dabei pfiff sie. Nein, das war verrückt, sie pfiff ihn an, doch nicht mit dem Mund. Den spitzte sie gar nicht. Sie hielt ihn im Gegenteil fest geschlossen. Es pfiff aus ihr, indes sie ihn ansah, dumm und mit halb geschlossenen Augen. Ein außerordentlich unangenehmes Pfeifen, rau, scharf und doch hohl, gedehnt und gegen das Ende im Tone abfallend, so dass es an die Musik jener Jahrmarktsschweinchen aus Gummi erinnerte, die klagend ihre eingeblasene Luft fahren lassen und zusammensinken, drang irgendwie und unbegreiflicherweise aus ihrer Brust hervor, und dann war sie mit ihrer Gesellschaft vorüber. Hans Castorp stand starr und blickte ins Weite. Dann wandte er sich hastig um und begriff wenigstens so viel, dass das Abscheuliche ein Scherz, eine abgekartete Fopperei gewesen sein musste, denn er sah an den Schultern der Abziehenden, dass sie lachten. Und ein untersetzter Jüngling mit Wulstlippen, welcher beide Hände in den Hosentaschen auf ziemlich unschickliche Art seine Jacke emporgerafft hielt, drehte sogar unverhohlen den Kopf nach ihm und lachte. Joachim war herangekommen, er grüßte die Gruppe, indem er nach seiner ritterlichen Gewohnheit beinahe Front machte und sich mit zusammengezogenen Absätzen verbeugte und trat dann sanft blickend zu seinem Vetter. »Was machst du denn für ein Gesicht?« fragte er. »Sie pfiff«, antwortete Hans Castorp, »sie pfiff aus dem Bauche, als sie an mir vorüberkam. Willst du mir das erklären?« »Ach«, sagte Joachim und lachte wegwerfend, »nicht aus dem Bauche. Unsinn. Das war die Kleefeld, Hermine Kleefeld. Die pfeift mit dem Pneumothorax.« »Womit?« fragte Hans Castorp. Er war außerordentlich erregt und wusste nicht recht, in welchem Sinne. Er schwankte zwischen Lachen und Weinen, als er hinzufügte, »du kannst nicht verlangen, dass ich euer Rotwelsch verstehe.« »So komm doch weiter«, sagte Joachim. »Ich kann es dir doch auch im Gehen erklären. Du bist ja wie angewurzelt. Es ist etwas aus der Chirurgie, wie du dir denken kannst. Eine Operation, die hier oben häufig ausgeführt wird. Behrens hat große Übung darin. Wenn eine Lunge sehr mitgenommen ist, verstehst du, die andere aber gesund oder vergleichsweise gesund, so wird die Kranke mal einige Zeit von ihrer Tätigkeit dispensiert, um sie zu schonen. Das heißt, man wird hier aufgeschnitten, hier irgendwo seitwärts. Ich kenne die Stelle ja nicht genau, aber Behrens hat es großartig los. Und dann wird Gas in einen hineingelassen, Stickstoff, weißt du? Und so der verkäste Lungenflügel außer Betrieb gesetzt. Das Gas hält natürlich nicht lange vor. Halbmonatlich etwa muss es erneuert werden. Man wird gleichsam aufgefüllt, so musst du dir's vorstellen. Und wenn das ein Jahr lang geschieht oder länger und alles geht gut, so kann die Lunge durch Ruhe zur Heilung kommen. Nicht immer, versteht sich. Es ist wohl sogar eine gewagte Sache, aber sollen schon schöne Erfolge mit dem Pneumothorax erzielt worden sein. Alle haben ihn, die du eben sahst. Sie haben sich zusammengefunden, denn so etwas wie der Pneumothorax verbindet die Menschen natürlich. Und sie nennen sich Verein Halbe Lunge. Unter diesem Namen sind sie bekannt. Aber der Stolz des Vereins ist Hermine Kleefeld, weil sie mit dem Pneumothorax pfeifen kann. Das ist eine Gabe von ihr. Es kann es durchaus nicht jeder. Wie sie es fertig bringt, das kann ich dir auch nicht sagen. Sie selbst kann es nicht deutlich beschreiben. Aber wenn sie rasch gegangen ist, dann kann sie aus ihrem Inneren pfeifen. Und das benutzt sie natürlich, um die Leute zu erschrecken. Besonders die neu angekommenen Kranken. Ich glaube übrigens, dass sie Stickstoff dabei verschwendet. Denn alle 8 Tage muss sie aufgefüllt werden. Nun lachte Hans Castorp. Seine Erregung hatte sich bei Joachims Worten zum Heiteren entschieden. Eine tolle Person. Aber das ist doch heller Übermut. Warum sind Sie so übermütig, du? Willst du mir das mal sagen? Joachim suchte nach einer Antwort. Gott, sagte er, Sie sind so frei. Ich meine, es sind ja junge Leute. Und die Zeit spielt keine Rolle für Sie. Und dann sterben Sie womöglich. Warum sollen Sie da ernste Gesichter schneiden? Ich denke manchmal, Krankheit und Sterben sind eigentlich nicht ernst. Sie sind mehr so eine Art Bummelei. Ernst gibt es genau genommen nur im Leben da unten. Ich glaube, dass du das mit der Zeit schon verstehen wirst, wenn du erst länger hier oben bist. Sicher, sagte Hans Castorp. Das glaube ich sogar sicher. Ich habe schon sehr viel Interesse gefasst für euch hier oben. Und wenn man sich interessiert, nicht wahr, dann kommt das Verstehen von selber. Aber wie ist mir denn nur? Sie schmeckt nicht, sagte er und betrachtete seine Zigarre. Ich frage mich die ganze Zeit, was mir fehlt, und nun merke ich, dass es Maria ist, die mir nicht schmeckt. Sie schmeckt wie Papiermaché. Ich muss sie geradezu wegwerfen, sagte er nach einem neuen Versuch. Jeder Zug ist eine Enttäuschung. Es hat keinen Zweck, dass ich es forciere. Und nachdem er noch einen Augenblick gezögert, warf er die Zigarre den Abhang hinab zwischen das feuchte Nadelholz. »Weißt du, womit es meiner Überzeugung nach zusammenhängt?« fragte er. »Meiner festen Überzeugung nach hängt es mit dieser verdammten Gesichtshitze zusammen, an der ich nun schon wieder seit dem Aufstehen laboriere. Weiß der Teufel, mir ist immer, als wäre ich schamrot im Gesicht. Hast du das auch so gehabt, als du ankamst?« »Ja«, sagte Joachim. »Mir war auch zuerst etwas sonderbar. Mach dir nichts draus. Ich hab dir ja gesagt, dass es nicht so leicht ist, sich einzuleben bei uns. Aber du kommst schon wieder in Ordnung. Siehst du, die Bank steht hübsch. Wir wollen uns etwas setzen und dann nach Hause gehen. Ich muss in die Liegekur.« Der Weg war eben geworden. Er lief nun in der Richtung auf Davos Platz, etwa in Drittelhöhe des Hanges, und gewährte zwischen hohen, schmal gewachsenen und windschiefen Kiefern den Blick auf den Ort, der weißlich in hellerem Lichte lag. Die schlicht gezimmerte Bank, auf der sie sich setzten, lehnte sich an die steile Bergwand. Neben ihnen fiel ein Wasser in offener Holzrinne, gurgelnd und plätschernd zu Tal. Joachim wollte den Vetter über die Namen der umwölkten Alpenhäupter unterrichten, die das Tal im Süden zu schließen schienen, indem er mit der Spitze seines Bergstockes auf sie wies, aber Hans Castorp blickte nur flüchtig hin, er saß vornübergebeugt, zeichnete mit der Zwinge seines städtischen, silberbeschlagenen Stockes Figuren im Sand und verlangte anderes zu wissen. »Was ich dich fragen wollte«, fing er an, »der Fall in meinem Zimmer war also gerade eingegangen, als ich kam. Sind sonst schon viele Todesfälle vorgekommen, seit du hier oben bist?« »Mehrere, sicher«, antwortete Joachim, »aber sie werden diskret behandelt, verstehst du. Man erfährt nichts davon. Oder nur gelegentlich. Später. Es geht im strengsten Geheimnis vor sich, wenn einer stirbt. Aus Rücksicht auf die Patienten und namentlich auch auf die Damen, die sonst leicht Zufälle bekämen. Wenn neben dir jemand stirbt, das merkst du gar nicht. Und der Sarg wird in aller Frühe gebracht, wenn du noch schläfst, und abgeholt wird der Betreffende auch nur zu solchen Zeiten, zum Beispiel während des Essens.« »Hm«, sagte Hans Castorp und zeichnete weiter. »Hinter den Kulissen also geht so etwas vor sich.« »Ja, so kann man sagen.« »Psst«, machte Joachim plötzlich und stieß Hans Castorp heimlich in die Seite. Auf dem Wege von links kam ein Fremder daher, ein zierlicher, brünetter Herr mit schön gedrehtem schwarzen Schnurrbart und in hellkariertem Beinkleid, der herangekommen mit Joachim einen Morgengruß tauschte. Der seine war präzis und wohllautend und mit gekreuzten Füßen auf seinen Stock gestützt, in anmutiger Haltung vor ihm stehen blieb. Sein Alter wäre schwer zu schätzen gewesen, zwischen 30 und 40 musste es wohl liegen. Denn wenn auch seine Gesamterscheinung jugendlich wirkte, so war sein Haupthaar doch an den Schläfen schon silbrig durchsetzt und weiter oben merklich gelichtet. Zwei kahle Buchten sprangen neben dem schmalen, spärlichen Scheitel ein und erhöhten die Stirn. Sein Anzug, diese weiten, hellgelblich karierten Hosen und ein flausartiger, zu langer Rock mit zwei Reihen Knöpfen und sehr großen Aufschlägen, war weit entfernt, Anspruch auf Eleganz zu erheben. Auch zeigte sein rundum gebogener Stehkragen sich von häufiger Wäsche an den Kanten schon etwas aufgeraut. Seine schwarze Krawatte war abgenutzt und Manschetten trug er offenbar überhaupt nicht. Hans Castorp erkannte es an der schlaffen Art, in der die Ärmel ihm um das Handgelenk hingen. Trotzdem sah er wohl, dass er einen Herrn vor sich habe. Der gebildete Gesichtsausdruck des Fremden, seine freie, ja schöne Haltung ließen keinen Zweifel daran. Diese Mischung aber von Schäbigkeit und Anmut, schwarze Augen, dazu der weich geschwungene Schnurrbart, erinnerten Hans Castorp sogleich an gewisse ausländische Musikanten, die zur Weihnachtszeit in den heimischen Höfen aufspielten und mit emporgerichteten Samtaugen ihren Schlapphut hinhielten, damit man ihnen 10 Pfennigstücke aus den Fenstern hineinwürfe. »Ein Drehorgelmann«, dachte er, und so wunderte er sich nicht über den Namen, den er zu hören bekam, als Joachim sich von der Bank erhob und in einiger Befangenheit vorstellte, »Mein Vetter Castorp, Herr Settembrini.« Hans Castorp war ebenfalls zur Begrüßung aufgestanden, aber der Italiener bat beide in höflichen Worten, sich nicht in ihrer Bequemlichkeit stören zu lassen und nötigte sie auf ihre Plätze zurück, während er selbst in seiner angenehmen Pose vor ihnen stehen blieb. Er lächelte, wie er da stand, und die Vettern, namentlich aber Hans Castorp, betrachtete. Und diese feine, etwas spöttische Vertiefung und Kräuselung seines einen Mundwinkels unter dem vollen Schnurrbart, dort, wo er sich in schöner Rundung aufwärts bog, war von eigentümlicher Wirkung. Es hielt gewissermaßen zur Geistesklarheit und Wachsamkeit an und ernüchterte den trunkenen Hans Castorp im Augenblick, so dass er sich schämte. Settembrini sagte, »Ein prächtiger Morgen. Der Himmel ist blau, die Sonne lacht.« Und er hob mit einem leichten und gelungenen Schwung seines Armes die kleine gelbliche Hand zum Himmel, während er zugleich einen schrägen, heiteren Blick ebenfalls dort hinaufsandte. Man könnte in der Tat vergessen, wo man sich befindet. Er sprach ohne fremden Akzent. Nur an der Genauigkeit seiner Lautbildung hätte man allenfalls den Ausländer erkennen können. Seine Lippen formten die Worte mit einer gewissen Lust. Man hörte ihn mit Vergnügen. »Und der Herr hat eine angenehme Reise zu uns gehabt?« wandte er sich an Castorp. »Ist man schon im Besitz seines Urteils? Ich meine, hat die düstere Zeremonie der ersten Untersuchung schon stattgehabt? Wie viele Monate haben unsere Minos und Radamant Ihnen aufgebrummt?« Das Wort »aufgebrummt« nahm sich in seinem Munde besonders drollig aus. »Soll ich schätzen? 6?« »Oder gleich 9? Man ist ja nicht knauserig.« Hans Castorp lachte erstaunt, wobei er sich zu erinnern suchte, wer Minos und Radamant doch gleich noch gewesen seien. Er antwortete, »Aber wieso? Nein, Sie sind im Irrtum, Herr Settembrini«, verbesserte der Italiener klar und mit Schwung, indem er sich humoristisch verneigte. »Herr Settembrini, Verzeihung. Nein, also Sie irren. Ich bin gar nicht krank. Ich besuche nur meinen Vetter Ziemsen auf ein paar Wochen und will mich bei dieser Gelegenheit auch ein bisschen erholen.« Potztausend! Sie sind nicht von den Unsrigen. Sie sind gesund. Sie hospitieren hier nur, wie Odysseus im Schattenreich. Welche Kühnheit, hinab in die Tiefe zu steigen, wo Tote nichtig und sinnlos wohnen. So, so, so, sagte er mit dreimal scharfem S. Und schnalzte dann ebenso oft mit der Zunge leise am oberen Gaumen. »Si, si, si«, sagte er hierauf, ebenfalls dreimal und mit scharfem S-Laut, indem er dem Neuling so unverwandt ins Auge blickte, dass seine Augen in eine fixe und blinde Einstellung gerieten, und fuhr dann seinen Blick wieder belebend fort. »Ganz freiwillig kommen Sie also herauf zu uns Heruntergekommenen und wollen uns einige Zeit das Vergnügen Ihrer Gesellschaft gönnen? Nun, das ist schön. Und welche Frist haben Sie in Aussicht genommen? Ich frage nicht fein, aber es soll mich doch wundernehmen zu hören, wie viel man sich zudiktiert, wenn man selbst zu bestimmen hat und nicht Radamant.« 3 Wochen, sagte Hans Castorp mit etwas eitler Leichtigkeit, da er merkte, dass er beneidet wurde. Oh, Dio, 3 Wochen, haben Sie gehört, Leutnant? Hat es nicht fast etwas Impertinentes zu sagen, ich komme auf 3 Wochen hierher und reise dann wieder? Wir kennen das Wochenmaß nicht, mein Herr, wenn ich Sie belehren darf. Unsere kleinste Zeiteinheit ist der Monat. Wir rechnen im großen Stil. Das ist ein Vorrecht der Schatten. Wir haben noch andere, und sie sind alle von ähnlicher Qualität. Darf ich fragen, welchen Beruf Sie ausüben? Drunten im Leben? Oder wohl richtiger, auf welchen Sie sich vorbereiten? Sie sehen, wir legen unserer Neugier keine Fesseln an. Auch die Neugier rechnen wir zu unseren Vorrechten. Bitte recht sehr, sagte Hans Castorp und er gab Auskunft. Ein Schiffsbaumeister! Aber das ist großartig, rief Settembrini. Seien Sie überzeugt, dass ich das großartig finde, obgleich meine eigenen Fähigkeiten in anderer Richtung liegen. »Herr Settembrini ist Literat«, sagte Joachim erläuternd und etwas verlegen. »Er hat für deutsche Blätter den Nachruf für Carducci geschrieben. Carducci, weißt du?« Und er wurde noch verlegener, da sein Vetter ihn verwundert ansah und zu sagen schien, »Was weißt denn du von Carducci? Ebenso wenig wie ich, sollte ich meinen.« »Das ist richtig«, sagte der Italiener kopfnickend. »Ich hatte die Ehre, Ihren Landsleuten von dem Leben dieses großen Poeten und Freidenkers zu erzählen, als es abgeschlossen war. Ich kannte ihn, ich darf mich seinen Schüler nennen. In Bologna habe ich zu seinen Füßen gesessen. Ihm verdanke ich, was ich an Bildung und Frohsinn mein eigen nenne. Aber wir sprachen von Ihnen.« »Ein Schiffsbaumeister. Wissen Sie, dass Sie zusehends emporwachsen in meinen Augen? Sie sitzen da plötzlich als der Vertreter einer ganzen Welt der Arbeit und des praktischen Genies. Aber, Herr Settembrini, ich bin ja eigentlich noch Student und fange erst an. Gewiss, und aller Anfang ist schwer, überhaupt alle Arbeit ist schwer, die diesen Namen verdient, nicht wahr?« »Ja, das weiß der Teufel«, sagte Hans Castorp, und es kam ihm von Herzen. Settembrini zog rasch die Brauen empor. »Sogar den Teufel rufen Sie an«, sagte er, »um das zu bekräftigen, den leibhaftigen Satan. Wissen Sie auch, dass mein großer Lehrer eine Hymne an ihn gerichtet hat?« »Erlauben Sie«, sagte Hans Castorp, »an den Teufel?« »An ihn selbst. Sie wird in meiner Heimat zuweilen gesungen, bei festlichen Gelegenheiten. O salute, o Satana, o ribellione, o forza vindice della ragione.« Ein herrliches Lied. Aber dieser Teufel war es wohl kaum, den Sie im Sinne hatten, denn er steht mit der Arbeit auf ausgezeichnetem Fuß. Der, den Sie meinten und der die Arbeit verabscheut, weil er sie zu fürchten hat, ist vermutlich jener andere, von dem es heißt, dass man ihm nicht den kleinen Finger reichen soll. Das alles wirkte recht sonderbar auf den guten Hans Castorp. Italienisch verstand er nicht, und das Übrige war ihm auch nicht behaglicher. Es schmeckte nach Sonntagspredigt, obgleich es in leichtem und scherzhaftem Plauderton vorgetragen wurde. Er sah seinen Vetter an, der die Augen niederschlug, und sagte dann: »Ach, Herr Settembrini, Sie nehmen meine Worte viel zu genau. Das mit dem Teufel war nur so eine Redewendung von mir. Ich versichere Sie, ich habe auch nicht ganz richtig geschlafen. Und dann war das erste Frühstück wirklich zu ausgiebig. Ich bin ja ein ordentliches Frühstück gewöhnt, aber das heutige war doch, wie es scheint, zu kompakt für mich. Too rich, wie die Engländer sagen. Kurz, ich fühle mich etwas beklommen. Und besonders wollte mir heute Morgen meine Zigarre nicht schmecken. Denken Sie, das passiert mir so gut wie nie. Nur wenn ich ernstlich krank bin. Und nun schmeckte sie mir heute wie Leder. Ich musste sie wegwerfen. Es hatte keinen Zweck, dass ich es forcierte. Sind Sie Raucher, wenn ich fragen darf? Nicht? Dann können Sie sich nicht vorstellen, was für ein Ärger und eine Enttäuschung das für jemanden ist, der von Jugend auf so besonders gern raucht wie ich. Ich bin ohne Erfahrung auf diesem Gebiet, erwiderte Settembrini, und befinde mich übrigens mit dieser Unerfahrenheit in keiner schlechten Gesellschaft. Eine Reihe von edlen und nüchternen Geistern haben den Rauchtabak verabscheut. Auch Carducci liebte ihn nicht. Aber da werden Sie bei unserem Radamant Verständnis finden. Er ist ein Anhänger Ihres Lasters. Nun, Laster, Herr Settembrini, warum nicht? Man muss die Dinge mit Wahrheit und Kraft bezeichnen. Das verstärkt und erhöht das Leben. Auch ich habe Laster. Und Hofrat Behrens ist also Zigarrenkenner? Ein reizender Mann. Sie finden? Ha, Sie haben also schon seine Bekanntschaft gemacht. Ja, vorhin, als wir fortgingen. Es war beinahe so etwas wie eine Konsultation, aber sine pecunia, wissen Sie? Er sah gleich, dass ich ziemlich anämisch bin. Und dann riet er mir, hier ganz so zu leben wie mein Vetter. Viel auf dem Balkon zu liegen. Und messen soll ich mich auch gleich mit, hat er gesagt. Wahrhaftig, rief Settembrini. Vorzüglich, rief er nach oben in die Luft hinein, indem er sich lachend zurückneigte. Wie heißt es doch in der Oper Ihres Meisters? Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer Hopsasser. Kurz, das ist sehr amüsant. Sie werden seinen Rat befolgen? Zweifelsohne, wie sollten Sie nicht? Ein Satanskerl, dieser Radamant, und wirklich stets lustig, wenn auch zuweilen ein wenig gezwungen. Er neigt zur Schwermut. Sein Laster bekommt ihm nicht, sonst wäre es übrigens kein Laster. Der Rauchtabak macht ihn schwermütig, weshalb unsere verehrungswürdige Frau Oberin die Vorräte in Verwahrung genommen hat und ihm nur kleine Tagesrationen zuteilt. Es soll vorkommen, dass er der Versuchung unterliegt, sie zu bestehlen, und dann verfällt er der Schwermut. Mit einem Wort, eine verworrene Seele. Sie kennen auch unsere Oberin schon? Nicht? Aber das ist ein Fehler. Sie tun Unrecht, sich nicht um Ihre Bekanntschaft zu bewerben. Aus dem Geschlecht derer von Mielendonk, mein Herr. Frau Adriatica sagt es jedem, der es hören will, und den anderen auch, dass eine Mielendonk Mitte des 13. Jahrhunderts Äbtissin eines Stiftes zu Bonn am Rheine war. Sie selbst kann nicht lange nach diesem Zeitpunkt das Licht der Welt erblickt haben. Ich hoffe, Sie haben nichts gegen die Bosheit, Ingenieur. In meinen Augen ist sie die glänzendste Waffe der Vernunft gegen die Mächte der Finsternis und der Hässlichkeit. Bosheit, mein Herr, ist der Geist der Kritik. Und Kritik bedeutet den Ursprung des Fortschrittes und der Aufklärung. Und im Nu begann er von Petrarca zu reden, den er den Vater der Neuzeit nannte. »Wir müssen nun aber in die Liegekur«, sagte Joachim besonnen. Der Literat hatte seine Worte mit anmutigen Handbewegungen begleitet. Nun rundete er dies Gästenspiel mit einer Gebärde ab, die auf Joachim hinwies, und sagte, »Unser Leutnant treibt zum Dienst. Gehen wir also. Wir haben den gleichen Weg.« Und während sie sich auf den Heimweg machten, fing er an, lateinische Verse in italienischer Aussprache vorzutragen. Unterbrach sich jedoch, als irgendein junges Mädchen, eine Tochter des Städtchens, wie es schien, und durchaus nicht sonderlich hübsch, ihnen entgegenkam und verlegte sich auf ein schwerenöterhaftes Lächeln und Trällern. schnalzte er. Ei, ei, ei, lalala. Du süßes Käferchen, willst du die meine sein? Seht doch, es funkelt ihr Auge in schlüpfrigem Licht, zitierte er. Gott wusste, was es war, und sandte dem verlegenen Rücken des Mädchens eine Kusshand nach. Das ist ja ein rechter Windbeutel, dachte Hans Castorp. Die Suade des Italieners lautete eigentümlich angenehm in ihrer unbedingten, von jeder Mundart freien Reinheit und Richtigkeit. Die Worte kamen prall, nett und wie neu geschaffen von seinen beweglichen Lippen. Er genoss die gebildeten, bissig behenden Wendungen und Formen, deren er sich bediente, ja selbst die grammatische Beugung und Abwandlung der Wörter mit einem offensichtlichen, sich mitteilenden und heiter stimmenden Behagen und schien viel zu klaren und gegenwärtigen Geistes, um sich auch nur ein einziges Mal zu versprechen. »Aber halt!« rief er. »Was sehe ich?« »Dort wandeln unsere Höllenrichter. Welch ein Anblick!« Settembrini hatte recht, es war das Ärztepaar, das dort unten auf dem freien Platz die Rückseite des Sanatoriums entlang strebte. Voran der Hofrat, im weißen Kittel, mit heraustretendem Genick und die Hände wie Ruder bewegend, auf seiner Fährte Dr. Krokowski im schwarzen Überhemd und desto selbstbewusster um sich blickend, als der klinische Brauch ihn nötigte, sich auf Dienstgängen hinter dem Chef zu halten. »Ah, Krokowski«, rief Settembrini, »dort geht er und weiß alle Geheimnisse unserer Damen. Man bittet, die feine Symbolik seiner Kleidung zu beachten. Er trägt sich schwarz, um anzudeuten, dass sein eigenstes Studiengebiet die Nacht ist. Dieser Mann hat in seinem Kopf nur einen Gedanken, und der ist schmutzig. Ingenieur, wie kommt es, dass wir von ihm noch gar nicht gesprochen haben? Sie haben seine Bekanntschaft gemacht?« Hans Castorp bejahte. »Nun und? Ich fange an zu vermuten, dass auch er Ihnen gefallen hat.« »Ich weiß wirklich nicht, Herr Settembrini. Ich bin ihm nur erst flüchtig begegnet, und dann bin ich auch nicht sehr rasch von Urteil. Ich sehe mir die Leute an und denke, so bist du also. Nun gut, das ist Dumpfsinn«, antwortete der Italiener. »Urteilen Sie! Dafür hat die Natur Ihnen Augen und Verstand gegeben. Sie fanden, ich spräche boshaft, aber wenn ich es tat, so geschah es vielleicht nicht ohne pädagogische Absicht. Wir Humanisten haben alle eine pädagogische Ader. Meine Herren, der historische Zusammenhang von Humanismus und Pädagogik beweist ihren psychologischen. Man soll dem Humanisten das Amt der Erziehung nicht nehmen. Man kann es ihm nicht nehmen. Denn nur bei ihm ist die Überlieferung von der Würde und Schönheit des Menschen. Einst löste er den Priester ab, der sich in trüben und menschenfeindlichen Zeiten die Führung der Jugend anmaßen durfte. Seitdem, meine Herren, ist schlechterdings kein neuer Erziehertyp mehr erstanden. Das humanistische Gymnasium, nennen Sie mich rückschrittlich, Ingenieur, aber grundsätzlich, in abstracto, ich bitte mich wohl zu verstehen, bleibe ich sein Anhänger.« Noch im Lift führte er dies weiter aus und verstummte erst, als die Vettern im zweiten Stockwerk den Aufzug verließen. Er selber fuhr bis zum dritten weiter, wo er, wie Joachim erzählte, ein kleines Zimmer nach hinten hinaus bewohnte.